Superglück, 15. Telefonieren, Fernsprecher, Wiener Straße, Nummer 14 an Radio Alphore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei, drei Europaletten mit Leergut, die hier auf dem Bürgersteig geparkt sind, und zwar vor dem Kiosk. Also vor dem Kiosk, der sich hier rechts neben dem Fernsprecher befindet. Des Weiteren befinden sich vor dem Kiosk einige Zeitungs- und Zeitschriftenhinweisschilder sowie drei Pfandflaschen, sich dabei um Propangasflaschen, die hier von einem Wagen ausgetauscht werden, der sich hier auf der Wiener Straße befindet. Ein VW-Puschenwagen, der randvoll beladen ist mit Propangasflaschen. Ansonsten, außer einigen Menschen, die hier auf dem Bürgersteig ihre Wagen B- und N-Laden bzw. hier mit Paletten rangieren, keine besonderen Vorkommnisse erhalten.